Schillers-Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Weimar, 23. Juli 1787. Vorgestern Abend kam ich hier an. Was uns auf der Reise nach Leipzig begegnete, wird euch die Schneider geschrieben haben. In Naumburg hatte ich das Unglück, den Herzog von Weimar um eine Stunde im Posthause zu verfehlen, wo er mir beinahe die Pferde weggenommen hätte. Was hätte ich nicht um diesen glücklichen Zufall gegeben? Jetzt ist er in Potsdam und man weiß noch nicht, wie bald er zurückkommen wird. Am nämlichen Abend sah ich Charlotten. Unser erstes Wiedersehen hatte so viel Gepresstes, Betäubendes, dass mir's unmöglich fällt, es euch zu beschreiben. Charlotte ist sich ganz gleich geblieben, bis auf wenige Spuren von Kränklichkeit, die der Paroxysmus der Erwartung und des Wiedersehens für diesen Abend aber verlöschte und die ich erst heute bemerken kann. Sonderbar war es, dass ich mich schon in der ersten Stunde unseres Beisammenseins nicht anders fühlte, als hätte ich sie erst gestern verlassen. So einheimisch war mir alles an ihr, so schnell knüpfte sich jeder zerrissene Faden unseres Umgangs wieder an. Ehe ich euch über sie und über mich etwas mehr sage, lasst mich zu mir selbst kommen. Die Erwartung der mancherlei Dinge, die sich mir hier in den Weg werfen werden, hat meine ganze Besinnungskraft eingenommen. Überhaupt wisst ihr, dass ich bald von den Dingen, die mich umgeben und nahe angehen, betäubt werde. Das ist jetzt mein Fall, mehr und mit größerem Rechte als jemals. Ich habe mit keinen Kleinigkeiten zu tun, und die vielerlei Verhältnisse, in die ich mich hier zerteilen muß, in deren jedem ich doch ganz gegenwärtig sein muß, erschrecken meinen Mut und lassen mich die Einschränkung meines Wesens fühlen. Gestern als am Sonntag hab ich keinen Besuch gemacht, weil ich den ganzen Tag bei Charlotten zubringen sollte. Diesen Morgen habe ich Wieland in einem Billett begrüßt und erhalte eben die Antwort, dass er mich diesen Nachmittag bei sich erwarten wird. Auch er scheint nicht von aller Unruhe frei zu sein, denn er schreibt mir, meine Erwartungen so tief als möglich herabzustimmen. Er scheint sehr ungeduldig, mit mir bekannt zu werden. Ich brenne vor Ungeduld, in seine Seele zu sehen. Einige Bekanntschaften habe ich indes schon bei Charlotten gemacht. Eines Grafen von Solms und einer Frau von Imhof, der Schwester der Frau von Stein, die Körner aus meiner Beschreibung bekannt ist. Meine Bekanntschaft mit dem ersten ist sehr lebhaft geworden, und bei der letzteren habe ich, wie ich glaube, einen ziemlich erträglichen Eindruck gemacht, was mir lieb ist, weil sie noch denselben Abend in einer großen Assemblée den ersten Laut von mir wird haben erschallen lassen. Die übrigen Weimarschen Götter und Götzendiener werde ich in dieser Woche schon expedieren. Wieland soll mir hierin einige politische Maßregeln vorzeichnen. Goethe ist noch in Italien, Bode in Paris, Bertuch ist auch abwesend, Reinhold ist schon in Jena. Mademoiselle Schröder sehe ich wahrscheinlich bei Charlotte. Mademoiselle Schmidt soll ein redseliges, affektiertes und kaltes Geschöpf sein. Also aus der Partie wird nichts. Schlagt mir eine bessere vor. Ich wohne bis jetzt noch im Gasthof zum Erbprinzen. Frau von Imhof will ich um ein Logis für mich bemühen. Solange ich nicht in meinen vier Wänden bin, erwartet nichts Ordentliches von mir. Ort und Gegenden habe ich noch nicht Zeit gehabt, in Augenschein zu nehmen, doch gewann ein niedliches Wäldchen, das zum Spaziergang angelegt ist, schon im Hereinfahren mein Herz. Hier, meine Lieben, werde ich oft unter euren Schatten herumwandeln. Charlotte ist eine große, sonderbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium für mich, die einem größeren Geist als der meinige ist, zu schaffen geben kann. Mit jedem Fortschritt unseres Umgangs entdecke ich neue Erscheinungen in ihr, die mich, wie schöne Partien in einer weiten Landschaft, überraschen und entzücken. Mehr als jemals bin ich jetzt begierig, wie dieser Geist auf den eurigen wirken wird. Herr von Kalb und sein Bruder werden im September eintreffen, und Charlotte hat alle Hoffnung, dass unsere Vereinigung im Oktober zustande kommen wird. Aus einer kleinen Bosheit vermeidet sie deswegen auch in Weimar die geringste Einrichtung für häusliche Bequemlichkeit zu machen, dass ihn die Armseligkeit weg nach Dresden treiben soll. Sind wir einmal da, so lässt man euch für das Weitere sorgen. Die Situation des Herrn von Kalb am Zweibrückschenhofe, wo er eine Karriere machen dürfte, wenn der Kurfürst von der Pfalz sterben sollte, lässt sie vielleicht 10 bis 15 Jahre über ihren Aufenthalt frei gebieten. Von dem kleinen Fritz habe ich euch noch nichts gesagt. Es ist ein liebes Kind aus ihm geworden, das mir viele Freude macht. Er wird recht gut behandelt und hat schon sehr viele Züge von Güte und Gehorsam gezeigt. Charlotte geht wenig in Gesellschaft, wird aber nunmehr in diesem Punkte eine Veränderung treffen. Zu Ende dieser Woche oder Anfang der folgenden wahrscheinlich lasse ich mich der Herzogin vorstellen. Jetzt adieu, meine Lieben, ich muß diesen Brief abbrechen, weil er gleich auf die Post muß. Meine ganze Seele ist bei euch, denn sollte Freundschaft ein so armseliges Feuer sein, daß es durch Teilung verlöre? Kein Geschöpf in der Welt kann euch die Liebe, kann euch nur den kleinsten Teil der Liebe entziehen, womit ich auf ewig an euch gebunden bin. Adieu, Kunzes, meine herzlichen Empfehlungen. Friedrich Schiller. Weimar, 24. Juli, Dienstag früh. Der Brief wäre hier auf der Post unnütz liegen geblieben, weil ich zu spät gekommen bin und erst donnerstags eine Post abgeht. Ich erbreche ihn und erzähle euch, wie es mir gestern gegangen ist. Ich besuchte also Wieland, zu dem ich durch ein Gedränge kleiner und immer kleinerer Kreaturen von lieben Kinderchen gelangte. Unser erstes Zusammentreffen war wie eine vorausgesetzte Bekanntschaft. Ein Augenblick machte alles. »Wir wollen langsam anfangen«, sagte Wieland, »wir wollen uns Zeit nehmen, einander etwas zu werden. Er zeichnete mir gleich bei dieser ersten Zusammenkunft den Gang unseres künftigen Verhältnisses vor, und was mich freute, war, dass er es als keine vorübergehende Bekanntschaft behandelte, sondern als ein Verhältnis, das für die Zukunft fortdauern und reifen sollte. Er fand es glücklich, dass wir uns jetzt erst gefunden hätten. Wir wollen dahin kommen, sagte er mir, dass einer zu dem anderen war und vertraulich rede, wie man mit seinem Genius redet. Unsere Unterhaltung verbreitete sich über sehr mancherlei Dinge, wobei er viel Geist zeigte und auch mir dazu Gelegenheit gab. Einige Materien, Religionsgespräche zum Beispiel, legte er besonders auf künftige Tage zurück. Hierbei schien er sich sehr wohl zu haben, und über diesen Stoff, ahne ich, werden wir warm werden. Auch über politische Philosophie wurde viel gesprochen, etwas über Literatur, Goethe, die Berliner und Wien. Von Klinger sprach er sehr witzig. Stolberg ist seine Renaissance wie die unsrige. Er ist jetzt ganz in den Lucian versunken, den er wie den Horaz übersetzen und kommentieren wird. Sein Äußeres hat mich überrascht. Was er ist, hätte ich nicht in diesem Gesichte gesucht, doch gewinnt es sehr durch den augenblicklichen Ausdruck seiner Seele, wenn er mit Wärme spricht. Er war sehr bald aufgeweckt, lebhaft, warm. Ich fühlte, dass er sich bei mir gefiel und wusste, dass ich ihm nicht missfallen hatte, ehe ich's nachher erfuhr. Sehr gerne hört er sich sprechen, seine Unterhaltung ist weitläufig und manchmal fast bis zur Pedanterie vollständig, wie seine Schriften, sein Vortrag nicht fließend, aber seine Ausdrücke bestimmt. Er sagte übrigens viel Alltägliches, hätte mir nicht seine Person, die ich beobachtete, zu tun gegeben, ich hätte oft Langeweile fühlen können. Im Ganzen aber bin ich sehr angenehm bei ihm beschäftigt worden, und was unser Verhältnis betrifft, kann ich sehr mit ihm zufrieden sein. Man sagte mir nachher, dass er es nicht gewohnt wäre, so bald in den Ton mit einem anderen zu entrieren und unverkennbare Teilnahme, Wohlwollen und Achtung sprach aus ihm. Er wird sich näher an mich anschließen, er verweilte mit Wärme bei meinem Alter und bei der Idee, wie viel Spielraum mir noch übrig wäre. Wir wollen aufeinander wirken, sagte er, und ob er gleich für Umänderung zu alt wäre, so wäre er doch nicht unverbesserlich. Über meine Erwartungen und meine Absicht habe ich, aus guten Gründen, in der ersten Unterredung kein Wort mit ihm verloren. Überhaupt kann ich, da der Herzog doch noch nicht so bald kommt, abwarten, bis er selbst davon anfangen wird. Es sollte mich wundern, wenn er nicht hierüber etwas im Schilde führte. Ich blieb 2 Stunden bei ihm, nach deren Verfluss er in den Club musste. Er wollte mich dort gleich einführen, aber ich hatte Charlotten zugesagt, mit ihr spazieren zu gehen. Unterwegs wollte er wegen der Schwan bei mir auf den Busch klopfen, ich war aber kalt wie Eis und höchst einsilbig. Es machte mir Spaß, wie er sich dabei nahm. Wieland ist hier ziemlich isoliert, wie er mir auch gesagt hat. Er lebt fast nur seinen Schriften und seiner Familie. Diese habe ich noch nicht gesehen. Er will mich das nächste Mal darin einführen. Mit ihm werde ich vermutlich auch nach Jena gehen. Ich weiß nicht, was ich euch über ihn gesagt und was ich vergessen habe. Ist es etwas Wichtiges, so wird es mir ein andermal einfallen. Morgen besuche ich Herder. Was ich dort sehe und höre, sollt ihr noch in diesem Briefe erfahren. Hier ist, wie es scheint, schon ziemlich über mich und Charlotten gesprochen worden. Wir haben uns vorgesetzt, kein Geheimnis aus unserem Verhältnis zu machen. Einigemal hatte man schon die Diskretion, uns nicht zu stören, wenn man vermutete, dass wir fremde Gesellschaft los sein wollten. Charlotte steht bei Wieland und Herder in großer Achtung. Mit dem ersten habe ich selbst über sie gesprochen. Sie ist jetzt bis zum Mutwillen munter, ihre Lebhaftigkeit hat auch mich schon angesteckt und sie ist nicht unbemerkt geblieben. Heute schickt der Kammerherr Einsiedel, den ich weder besucht noch gesehen habe, zu mir und lässt sich entschuldigen, dass ich ihn nicht zu Hause getroffen habe. Er wollte mir aufwarten. Ich verstand anfangs nicht, was das bedeutete. Charlotte aber glaubt, dass es ein Pfiff wäre, mich zu ihm zu bringen, weil er mich der Herzogin vorstellen sollte. Diese lebt auf dem Lande, eine halbe Stunde von hier. Nun kann ich nicht umhin, mich nächster Tage präsentieren zu lassen. Ein Logis habe ich im Hause der Frau von Imhof erhalten. Ich weiß aber noch nicht, wie mir's gefallen und was es mir kosten wird. Heute soll ich's erst sehen. Es ist auf der Esplanade, eine Allee vor dem Hause, welche mich oft an das Fleischmannsche und an den japanischen Garten erinnern wird. Ich komme von Herder. Wenn ihr sein Bild bei Graf gesehen habt, so könnt ihr ihn euch recht gut vorstellen, nur dass in dem Gemälde zu viel leichte Freundlichkeit in seinem Gesicht mehr Ernst ist. Er hat mir sehr behagt, seine Unterhaltung ist voll Geist, voll Stärke und Feuer, aber seine Empfindungen bestehen in Hass oder Liebe. Goethe liebt er mit Leidenschaft, mit einer Art von Vergötterung. Wir haben erstaunlich viel über diesen gesprochen, was ich euch ein andermal erzählen will. Auch über politische und philosophische Materien einiges, über Weimar und seine Menschen, über Schubert und den Herzog von Württemberg, über meine Geschichte mit diesem. Er hasst ihn mit Tyrannenhass. Ich muß ihm erstaunlich fremd sein, denn er fragte mich, ob ich verheiratet wäre. Überhaupt ging er mit mir um, wie mit einem Menschen, von dem er nichts weiter weiß, als dass er für etwas gehalten wird. Ich glaube, er hat selbst nichts von mir gelesen. Herder ist erstaunlich höflich, man hat sich wohl in seiner Gegenwart. Ich glaube, ich habe ihm gefallen, denn er äußerte mehrmals, dass ich ihn öfters wiedersehen möchte. Über sein Bild von Graf ist er nicht sehr zufrieden, er holte mir's her und ließ mich's mit ihm vergleichen. Er sagt, dass es einem italienischen Abbé gleich sehe. Goethe, gesteht er, habe viel auf seine Bildung gewirkt. Er lebt äußerst eingezogen, auch seine Frau, die ich aber noch nicht gesehen habe. In den Club geht er nicht, weil dort gespielt oder gegessen oder Tabak geraucht wurde. Das wäre seine Sache nicht. Wielands Freund scheint er nicht sehr zu sein. Musäus hat er mir gerühmt. Er klagt sehr über viele Geschäfte und dass er zur Schriftstellerei wenig Zeit übrig behielte. Unter allen Weimarschen Gelehrten sei Wieland der einzige, der seinem Geschmack und seiner Feder leben könnte. Von Herder ist mir hier eine Schrift in die Hand gekommen. Gott ist der Titel, der Anfang, der von Spinoza handelt, hat mir gefallen, das Übrige hat keine Klarheit für mich. Herder hasst Kant, wie du wissen wirst. Eben hatte ich eine gar liebliche Unterbrechung, welche so kurz war, dass ich sie euch ganz hersetzen kann. Es wird an meiner Tür geklopft. Herein! Und herein tritt eine kleine, dürre Figur in weißem Frack und grün-gelber Weste, krumm und sehr gebückt. Habe ich nicht das Glück, sagte die Figur, den Herrn Rat Schiller vor mir zu sehen? Der bin ich, ja. Ich habe gehört, dass Sie hier wären und konnte nicht umhin, den Mann zu sehen, von dessen Don Carlos ich eben komme. Gehorsamer Diener, mit wem habe ich die Ehre? Ich werde nicht das Glück haben, Ihnen bekannt zu sein. Mein Name ist Vulpius. Ich bin Ihnen für diese Höflichkeit sehr verbunden, bedauere nur, dass ich mich in diesem Augenblick versagt habe und eben, zum Glück war ich angezogen, im Begriff war auszugehen. Ich bitte sehr um Verzeihung, ich bin zufrieden, dass ich Sie gesehen habe. Damit empfahl sich die Figur und ich schreibe fort. Ich muß hier einen Bedienten annehmen, weil ich zum Verschicken die Leute nicht habe und alle Tage etwas dergleichen vorfällt. Charlotte hat mir einen ausgemacht und ich erwarte ihn in einer Stunde. Gefällt er mir und ist er nur mit 5 Talern des Monats zufrieden, so bringe ich ihn mit nach Dresden. Das schwarze Kleid hätte ich ganz entbehren können, ich kann im Wrack zum Herzog und zur Herzogin. Annonciert werde ich heute. Ich habe den Kammerherrn Einsiedel besucht, der ein herzlich gutes Geschöpf ist, mit dem ich eine Stunde vom Deutschen Fürstenbund gesprochen habe. In diesem Hause kann ich Musik hören, ein gewisser Schlick geht dort aus und ein. Nun will ich doch schließen, Gott weiß, wann ihr diesen Brief erhalten werdet. Charlotte hat euch schon geschrieben, lebt 1000-mal wohl und behaltet mich lieb, ewig der eurige S.